Danach sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen, die die vier Winde zurückhielten, damit kein Wind über das Land, das Meer oder die Bäume wehen konnte. Ich erblickte einen weiteren Engel, der vom Osten heraufstieg und das Siegel des lebendigen Gottes trug. Er rief den vier Engeln, die die Macht erhalten hatten, Erde und Meer zu schädigen, mit lauter Stimme zu. Er befahl ihnen, weder das Land noch das Meer oder die Bäume zu beschädigen, bis wir die Diener unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn gekennzeichnet haben. Dann hörte ich die Gesamtzahl derer, die versiegelt wurden, es waren 144.000 Menschen aus allen Stämmen des Volkes Israel. Aus dem Stamm Juda wurden 12.000 versiegelt, ebenso wie jeweils 12.000 aus den Stämmen Ruben und Gad. Jeweils 12.000 Versiegelte kamen aus den Stämmen Asser, Naphtali und Manasse. Aus den Stämmen Simeon, Levi und Issachar wurden ebenfalls jeweils 12.000 Personen gekennzeichnet. Schließlich wurden jeweils 12.000 aus den Stämmen Sebulon, Josef und Benjamin versiegelt. Danach sah ich eine unermessliche Menge aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die in weißen Gewändern und mit Palmzweigen in den Händen vor dem Thron und dem Lamm standen. Sie riefen mit kraftvoller Stimme, dass die Rettung allein von ihrem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm ausgeht. Alle Engel standen um den Thron, die Ältesten und die vier Wesen herum, fielen ehrfürchtig auf ihr Angesicht nieder und beteten Gott an. Sie sprachen: Amen. Lob, Herrlichkeit, Weisheit, Dank, Ehre, Macht und Stärke gebühren unserem Gott für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten wandte sich an mich und fragte, wer diese Menschen in den weißen Gewändern seien und woher sie gekommen wären. Ich antwortete ihm respektvoll, dass er es wisse, woraufhin er erklärte, dass dies jene seien, die aus der großen Bedrängnis kommen und ihre Kleider im Blut des Lammes reingewaschen haben. Aus diesem Grund befinden sie sich vor dem Thron Gottes und dienen ihm ununterbrochen in seinem Tempel, während der auf dem Thron Sitzende seine schützende Gegenwart über ihnen ausbreitet. Sie werden in Zukunft weder Hunger noch Durst leiden, noch wird die brennende Hitze der Sonne sie jemals wieder quälen. Denn das Lamm in der Mitte des Throns wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen des lebendigen Wassers führen, während Gott jede Träne von ihren Augen abwischen wird.